Hallo Hatti, hallo Klausi, hallo Gerard, hallo Martin, du Opfer, hallo ihr anderen 1000 Gäste und Hörer vom Raucherbalkon. Alles, alles Gute zur 50. Ich wünsche euch immer wieder mal neue Stimmen, die bei euch auftauchen. Es sind immer noch viel zu wenig Hörer dabei. Also hier als Appell an die ganzen Hörer, nur weil ich so viel Angst habe, beim Raucherbalkon persönlich aufzutauchen, heißt das noch lange nicht, dass ihr euch nicht trauen solltet. Traut euch. Klaus und Hatti sind ganz lieb. Naja, Klaus. Dann um den Appell weiterzuleiten, es wäre auch toll, wenn einfach mal Leute auf dem Raucherbalkon was aufnehmen, auch wenn nicht Klaus oder Hatti dabei sind. Und ansonsten würde ich einfach sagen, macht weiter so. Ist noch vor Weihnachtszeit, also wünsche ich euch einfach mal ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis ich dann irgendwann mal wieder persönlich auf dem Raucherbalkon auftauche, auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Euer Volker. Jo, hallo zusammen, hier ist der Raucherbalkon. Naja. Stimmt nicht so ganz, müsste eigentlich eher sagen, hier ist das Backoffice vom Raucherbalkon, weil der Balkon macht ein bisschen Weihnachtspause eigentlich im Moment, so zum Jahresende. Aber das schöne Audiokommentar hier vom Volker, das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen ganz, ganz kurz so auf eine kleine Zigarettenpause hier nochmal eine Mini-Mini-Winz-Folge vom Balkon. Volker, vielen, vielen Dank für dein schönes Audiokommentar und ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben, was du gesagt hast. Der Raucherbalkon ist ein Community-Projekt, also kommt vorbei, fühlt euch wie zu Hause, ihr dürft aufnehmen, ihr dürft eigentlich alles machen, was so im Rahmen des Rechtlichen erlaubt ist auf dem Balkon. Und wenn ihr es aufgenommen habt, ist es ganz einfach. Schickt uns die Datei und Hatti oder ich, wir werden das dann entsprechend auf den Blog beziehungsweise damit auch in den Podcast einkippen. Und ja, schon seid ihr dabei und seid ein Teil vom Raucherbalkon. Ist ganz einfach. Also in diesem Sinne würde ich meinen, ja, es ist bald Weihnachten, also dann sage ich es auch nochmal. Frohes Fest wünsche ich allen zusammen und ja, passt auf euch auf. Servus, der Klaus.